Auflegware. Release Podcast. Hallo Freunde der gepflegten elektronischen Tanzmusik. Ihr hört Auflegware, Release Nummer 19 vom 8. Mai 2008. Diesmal mit Dual One und seiner EP Triviale Umwege. Es gibt so viele schöne Dinge auf unserem Planeten. Du musst sie fühlen, du musst sie sehen, du musst sie nur erkennen und vor allem, du musst sie hören. Dual One hat es geschafft, diesen sogenannten Ohrwurm-Effekt bei uns auszulösen mit seiner EP. Und ich glaube, sicherlich auch bei euch. Geradeaus und ohne Umwege. Depot, Mattis Johnson und Janko See wurden auch damit infiziert und sie steuerten ihre Remixe bei. Doch bevor ihr die Remixe hört, starten wir mit den beiden Originalsongs Anopi und vorher gibt es den Track Narco. Anopi. Narco im Narkose-Depot-Remix. Narco im Marinia Remix von Mattis Johnson. Narco im Grillanzünder-Remix von Jan Cosé. Musik. Nicht vergessen, die EP und alle anderen Veröffentlichungen gibt es unter www.auflegbare.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Auflegbare-Team.